In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Wenn ich mal Corona hab, dann immer nur mit dir. Huste ich mal, dann ist mir gleich, huste nur mit dir. Ja, Sie hören es, ich bin wieder auf einem sehr abgelegenen Pfad unterwegs, wo man sowas rumsingen kann. Und abseits der Gesellschaft, die mich mit Tode bedroht, mich und meine Liebsten. Ja. Und immer wenn man es nicht denkt, dann kommt hier ja so ein Massenmörder aus dem Grab oder aus dem Busch. Die haben es ja auch nicht leicht, ne? Leute, die heimlich Leute überfallen wollen. Die haben gerade auch Schwierigkeit, weil mehr Leute da sind, wo sonst keiner ist. Weil die Leute in die Natur fliehen. Oder in den Baumarkt. Ja, es ist die 7. Woche der Beschränkungen, glaube ich. Man weiß es ja alles nicht so. Es ist der 6. Mai 2020. Wir haben Corona bis hierhin bewältigt. Also wir sind Corona aus dem Weg gegangen. Bewältigt haben wir es ja nicht. Und wie immer, das könnte ein Dokument sein von wegen, ja, da wusste er es noch nicht. Aber bislang ist hier alles gut gegangen. Ich habe gestern mal rumgeguckt. In Amerika gibt es schon so Berichte von wegen, welche Künstler haben wir schon alle verloren. Das ist natürlich auch in New York eine gewisse Schwierigkeit, weil da sind, glaube ich, wahrscheinlich doch unter den 12 Millionen, die da wohnen, oder 17. Ich weiß es nie ganz genau. Da vertut man sich gerne aber um ein paar Millionen. Da sind unter den, wir haben die viele Opfer, 40.000, 30, 35, insgesamt sind sie bei 70. Also ganz Amerika ist Stand heute bei 70.000 Todesfällen wegen Corona. Und der Präsident redet davon, dass nächstes Jahr die Wirtschaft wieder ganz toll aufblühen wird. Und wie gestern Stephen Colbert richtig, glaube ich, hervorhob. Das ist das Thema, mit dem er eigentlich glaubt, er könnte die Wahl gewinnen. Dass der Wirtschaft irgendwann mal wieder gut geht. Das kann aber dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr erklären. Und ich gucke immer auf covid19stats.live, heißt die Seite, glaube ich, wie die Kurven so sind. Und da sieht man, dass die Kurve, flatten the curve, heißt ja das aktuelle Motto, um die Leute dazu zu bewegen, zu Hause zu bleiben. Also flattier die Kurve der Infektionen. Und damit einhergehend eigentlich auch die Kurve der Todesfälle. Und in Deutschland ist es tatsächlich so, dass die Kurve nicht mehr so steil ansteigt wie schon mal. Es wird davon geredet, dass man bei 0,7% Ansteckungsquote ist. Was bedeutet also, nach der herkömmlichen Erzählung, ein Infizierter steckt nicht mal einen einzigen weiteren an. Gerade, das heißt, es werden also mehr Leute geheilt, als sich neu infizieren. Das heißt, glaube ich nicht, aber ja, also die Infektionszahlen sind niedriger. In meiner Heimatstadt waren sie mal bei 50 beispielsweise und jetzt sind sie, glaube ich, gerade wieder bei 29. Das beruhigt ein wenig und das finde ich so weit okay. Wenn jemand vorher gepanikt hat, darf er sich aus diesen Gründen, glaube ich, wieder beruhigt zeigen, während halt man nicht sagen kann, dass die Lage jetzt sicherer wäre, weil es ja ein relativ unsichtbarer Virus ist, also der nicht immer sich zeigt, sozusagen bei Infizierten, deswegen dann durchaus auch andere infiziert werden könnten. Aber so ein richtiger Dominoeffekt scheint es nicht zu sein. Dazu müssten halt viel mehr Leute infiziert sein. Und dazu ist es merkwürdig, dass die Kurve dann doch sich abflacht. Und die Forscher davon reden, Deutschland habe die Chance, wenn man sich jetzt eigentlich wirklich zurückzieht, dem Virus ein wenig den Garaus zu machen. Aber der kann ja immer wieder neu eingestreut werden. Und dann habe ich noch ein Interview gesehen mit dem amerikanischen Wissenschaftler Anthony Fauci, der Berater der amerikanischen Regierung, der halt die Stimme der Wissenschaft ist und als solche mit, oder andersrum, die Regierung ist mit ihm auf Kriegsfahrt, weil das nicht dazu passt, dass man die Wirtschaft gerade wieder einfach hochfahren möchte und die Strände wieder freigibt und das ist ein bisschen erklärungsbedürftig, weswegen denn die Amerikaner oder viele Amerikaner sehr stark wieder auf die Straße gehen und dagegen protestieren, dass es Einschränkungen gerade gibt. In Berlin gibt es so etwas auch, aber in kleineren Städten hier haben die Leute das einigermaßen akzeptiert. Wobei halt, ja, ich glaube, Arbeitslosenzahlen auch relativ gut akzeptiert wurden eigentlich in Deutschland. Da hätte also viel intensiver protestiert werden können. Und ja, man muss halt auf dem Schirm haben, dass das gerade auch Einschränkungen persönlicher Freiheiten sind. Wobei ich halt gut damit klarkomme. Aber ne, wie der Wischmeier Podcast so schön herausgehoben hat, von anekdotischer Evidenz kann man halt nicht unbedingt immer ausgehen, dass das irgendwie die Leitlinie ist. Da wird man also beobachten müssen, wie sich die Einschränkungen künftig eigentlich negativ weiterführen oder eben nicht, was hier so gerade so passiert. So, musste gerade eine kleine Pause machen, weil ich hier am Straßenrand eine Jacke auf einem Pfeiler gesehen habe. Und nicht, dass ich normalerweise Klamotten mitnehme, die am Straßenrand liegen, aber das war unsere. Ja, dachte mir von wegen, hey, so eine dunkelblaue Jacke hatte die kurze doch auch schon mal, aber ich glaube, bei HEMA gehen wir nicht einkaufen. Ich habe gerade zu Hause angerufen, doch, tun wir wohl. Oder wir haben die irgendwie uns zuschicken lassen, ich weiß nicht, wie man an HEMA-Klamotten kommt. Ich habe sie zumindest nicht gekauft, aber ich habe sie trotzdem wieder erkannt. Hero for a day, fool for a lifetime, war das nicht mal ein Lied? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war wieder bei Corona, also so ein Thema. Das ist jetzt für die Nachwelt mal ein bisschen hier festgehalten. Für die normale Welt ist es relativ uninteressant, weil man diese Informationen, wenn man sie denn haben will, locker bekommt. Das ist nicht so das Problem. Jetzt mache ich wieder eine Pause, jetzt kommen wieder Menschen entgegen. So, wir sind wieder in der Laube und ich habe zwar vorgestern habe ich noch einen Podcast aufgenommen, aber der war nicht sonderlich inhaltlich straff produziert. Den lasse ich, glaube ich, einfach außen vor und erzähle das Gleiche, was ich damals, glaube ich, erzählt habe. Denn hier gehe ich in der Laube gerne zu Anfang mal umher und guck mir die Pflanzen an und sehe, ja, die Birne, die hat an einigen Blättern doch Läusebefall, nicht überall, und könnte mal rangehen, aber es sind auch gleich darunter wieder ganz okay Blätter, wobei ich halt auch nicht weiß, ist das so schlimm, weil das killt ja jetzt den Baum nicht. Und mein Bestreben ist zwar, dass die hier andocken, aber dass sie nicht so groß werden. Und insofern, wenn die da Wachstumsprobleme haben, kommt das mir eigentlich eher zugute, weil die sollen ja nicht so 3 bis 5 Meter hoch werden. Und da haben wir ein paar Bäume, die unterschiedlich gut gerade andocken. Aber solange die alle noch grüne Blätter haben, gehe ich mal davon aus, dass sie nicht tot sind. Kirsche und das hinten ist Zwetschge, glaube ich. Sind noch die, die ein bisschen zurückbleiben. Apfel und Birne geht gut. Wobei Apfel auch lange Zeit, also unser größter Apfel hier, wenig gemacht hat und jetzt ordentlich nachgezogen hat. Ja, gestern, also ich, 2 Tage hatte ich irgendwie so mürrische Laune. Also so eine mürrische Laune, dass man halt irgendwie auch keinen Bock hat, nach draußen zu gehen. So, also zumindest so, ich bin schon nach draußen gegangen, aber hier liegen auch immer, nee, das ist jetzt Erde. Komische Steine manchmal rum. Also zumindest der innere Schweinehund meldet sich und sagt müd. Und wenn man dann auch mal nach draußen geht, ist es immer noch ein bisschen müd. Das war irgendwie so zum Bemerken und die Laune der Königin habe ich gestern ein bisschen dadurch aufgehellt, dass ich gesagt habe, wir können doch eigentlich auch mal Eltern besuchen, wobei klar ist, sie möchte dann sofort eigentlich ihre Mutter besuchen mit der kurzen. Also was ich halt nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung erlaubt, Verwandte in gerader Linie zu besuchen. Also Eltern, Geschwister zu besuchen ist einigermaßen okay. Wobei das halt keinen genetischen Grund sozusagen hat. Also man gefährdet die dadurch halt trotzdem. Ich habe hier gerade was beim Nachbarn aufgeschmissen und da könnt ihr das sehen. Falls er jemals wieder kommt, um hier was zu tun. Wobei, ich glaube, der lässt es jetzt auch wieder ein paar Monate sein. Was wollte ich sagen? Ja, also mein großer Bruder war meine Eltern besuchen zur Messing-Hochzeit. Messing-Hochzeit heißt es, glaube ich. Und mit allem Mann. Und im Grunde sind wir jetzt, glaube ich, die einzigen von der Familie, die noch nicht zu Hause vorbeigeschaut haben. Und meine Eltern meinten von wegen, wir könnten doch im Mai noch die besuchen kommen. Und meine Eltern sind da halt auch ein bisschen, ja, unvorsichtig. Und waren auch schon wieder einkaufen mit Maske. Aber immerhin waren sie einkaufen und das sollen die ja eigentlich ja nicht. Aber was willst du denen erzählen? Was ich eben noch sagen wollte, der Fauci, den habe ich glaube ich eben erwähnt, ohne den Gedanken weiter zu spinnen, der hat halt erzählt, es wäre halt das erste Mal, und der ist auch 80, dass er ein Virus zu sehen bekommt, der sich so leicht verbreitet. Ja, also ein Virus, zu dem es halt auch noch kein Anti-Allergikum, nein, kein Impfmittel gibt. Das sollte man alles ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn man sich in Kontakt mit anderen eigentlich begibt, bei halt in Deutschland, ja, es sind 6.000 Leute gestorben, aber was die Toten angeht, sage ich mal, haben wir überhaupt nicht so ein Stadium wie in anderen Ländern. Also es ist fast so, als ob man das nicht bemerken würde. Wenn man jetzt nicht direkt Angehörige hat, die erkrankt sind. Also ich glaube, wir hatten in unserem Mietshaus eine Person, obwohl dann wäre man, glaube ich, informiert worden. Oder die hat halt einfach gesagt, sie hätte mit uns keinen Kontakt gehabt, was ja so auch stimmt. Aber ich glaube, auch unser Vermieter, mit dem sie Kontakt gehabt hat, ist nicht informiert worden, also ich weiß nicht genau, ob diese Person da infiziert gewesen ist oder eben halt gar nicht. Aber so nah war es dann schon und ansonsten guckt man sich halt auch die infizierten Zahlen in Düsseldorf an und sagt, naja, selbst wenn du es hochrechnest mit einer Dunkelziffer, sind es noch nicht so viele. Also in Amerika hat man da deutlich mehr Angst. Was ja nicht heißt, dass man hier unvorsichtig werden sollte. Aber meine Schätzung ist, so krass wird es hier nicht, selbst wenn es eine zweite Welle gibt. Wobei ich das jetzt auch nicht unterfüttern kann. Ich weiß nicht, warum das eigentlich in Deutschland halt so ist, weil die Leute woanders bleiben ja auch zu Hause und es grassiert ja da trotzdem. Alles nicht so einfach, aber wir dürfen uns glücklich schätzen, dass es halt jetzt gerade Stand heute noch nicht so krass expandiert ist in Deutschland. Ja, so, und die Planung hier für die Laube sieht eigentlich vor, dass wir uns irgendwann mal eine Schaukel besorgen, die ich da hinten hinstelle. Schön im Podcast auch zu sagen, da hinten. Und daneben werden wir immer noch viel Platz haben, um uns da noch hinzusetzen. Dann muss ich hier mal so einen Busch, der ausgebüxt ist, ausgebrochen ist. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Man hat ja also wachsen lassen und man hat hier ein Eisendraht darum gedreht, damit er sich nicht so, damit er nicht ausbricht so. Und Pflanzenpflege war hier irgendwie so nicht am Start. Daneben werden wir den Rasen noch immer weiter ausbessern. Das sind so die Sachen, aber im Grunde, wir waren ja letztes Jahr schon in einem Garten, wo es irgendwann mal Kritik wegen der Optik gab. Also ich glaube, die Optik haben wir hier im Griff, so, weil keine Sau interessiert ist, was du in deinem Rasen drin hast, ob da kaputte Pflanzen drin sind oder nicht. Und wir leben auch neben, oder wir haben unsere Laube neben anderen Leuten, die noch viel intensiver da, nicht so schön ihre Laube haben und sich nicht so intensiv drum kümmern. Also insofern können wir das hier ziemlich locker angehen. Das ist hier auch immer noch ein Hobby und ich habe ja keinen Bock, jeden Tag 8 Stunden reinzugehen. Das heißt, das wird so eine Laubenwiese bleiben, das wird kein englischer Rasen, was im Grunde auch zu teuer wäre, weil das musst du ja, glaube ich, vernünftig gießen und düngen. Und naja, das werden wir so intensiv sowieso nicht angehen. Brauche halt auch nicht. Ich möchte eigentlich nur dass die Kurze hier auf dem Rasen rumrennen kann, ohne dass es piekst. Und ich muss mal eben hier eine Pusteblume wegpusten. Denn unsere Kleine kann noch nicht selber Pusteblumen pusten, guckt aber gerne dabei zu. Aber sie kann die abpflücken. Und dem Papa geben. Möchtest du pusten? Nein, möchtest du Papa geben. Die sieht aber schön aus, ne? Sieht die schön aus? So meine? Ja. So meine? So meine? Soll ich nochmal pusten? Jetzt so wie Seifenblasen, so ein bisschen. Ja, Gras haben wir noch, also ich habe hier noch die Reste von den Grassamen von Aldi hier rausgehauen. Und die gehen so zu einem Drittel, habe ich das Gefühl, auf. Wobei hinten das Fell, das sieht schon ganz ordentlich aus. Das habe ich aber auch nachgesät. Also ein bisschen da gibt es das, aber so ganz großflächig dicht ist es jetzt irgendwie nicht. Aber es gibt halt immerhin irgendwas. sodass ich sagen würde, solange man halt nur kontinuierlich hier Grassamen draufhaut, ergibt das irgendwann auch wieder eine Rasenfläche. Und das war ja das Ziel, denn hier war vorher diese Terrasse und halt gerade kein Rasen, also überhaupt kein Rasen. Zwischen den Fugen noch irgendwie Unkraut, aber der Rasen, falls er denn mal da gewesen ist, den hat das alles schön gekillt. Hier ist noch Tau, ne? Also ich habe immer so das Gefühl, man müsste ja dauernd gießen, aber morgens liegt ja auch nicht Tau. Nicht auf der Erde, aber immerhin auf den Pflanzen. Ja. Die Laube ist nach wie vor ein großes Glück, denn die Kleine turnt hier unheimlich gerne rum. Sodass wir mit der Kinderbeschäftigung an sich ja kein Problem haben. Und eigentlich nur ein bisschen es traurig finden, dass sie keinen Kontakt zu anderen Kindern hat. Aber solange sie halt Spaß hat den ganzen Tag, ist das auch wieder einigermaßen okay und irgendwas anderes wird sich da auch ergeben. Ich habe, glaube ich, irgendeine Art Rose, glaube ich, ist das hier, glaube ich, gekillt durch Umgrabungen. Und Giersch könnte ich mal wieder rausreißen. Ich hatte hier auch irgendwie so Wildblumen gesät, aber davon sehe ich gar nichts. Oder wir machen, wie meine Tante das meinte, ein Gierspät. Ja, also ich hatte schon gesagt, ich hatte so mäßige Laune. Dann grummel ich so vor mich hin und möchte eigentlich so selber was machen. Und wenn man dann so ein bisschen die Batterien wieder aufladen kann, auf die Art und Weise, das funktioniert bei mir dann irgendwie, dann ist das alles ja auch okay, finde ich. Solange man die Laune nicht an jemand anders auslässt. Und was auch ganz merkwürdig war, gestern dachte ich von wegen jetzt ein Bierchen und schlagartig wird deine Laune auch deutlich besser. Und dem war auch so. Ich bin ja ein bisschen für meine Verhältnisse ein bisschen zurückhaltend bei dem Bier, weil ich gerade keine Tomapurin da habe, die ich ja gerne im Sonderangebot kaufe. Und die gibt es hier nirgendwo im Sonderangebot. Nur in meiner Heimatstadt und da kommen wir ja gerade nicht. Und ich auch halt sowieso keinen Bock habe hier auf Kopfschmerzen und dass man irgendwie so halbe Tage deswegen verliert. Deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend und selber saufen. Alleine saufen ist halt ein bisschen, geht so. Ist alles so ein bisschen unter Kontrolle halten. Das finde ich gerade ganz gut. Aber es werden sicherlich auch noch andere Zeiten kommen. Har. Uiuiui, hier ist eine Fliege. Siehst du die Fliege? Wir möchten gerade Uiuiui machen. Uiuiui heißt bei der Kleinen, durch die Luft gewirbelt zu werden. Und dabei zu podcasten, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Deswegen mache ich mal hier wieder eine kurze Pause, wenn ich den. So, vielleicht reicht das auch einfach für heute. Wir sind schon bei 23 Minuten. Und wir möchten Lala hören. Also die Prinzessin möchte Lala hören. Dem komme ich doch gerne nach. Also habt euch wohl. Lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.